Die schlauste Erfindung überhaupt. Als sie Venamuns Laden betraten, staunten Saponibal und Hannibal über das große Angebot an schönen Schuhen. Ein Paar stach Saponibal besonders ins Auge. Sie zeigte darauf und fragte den Schuhmacher mit ihrer freundlichsten Stimme: »Bitte, mein Herr, könnten Sie mir auch solche machen?« »Hm«, brummte Venamun, »du hast einen teuren Geschmack, junge Dame. Diese Schuhe sind aus ägyptischem Leder, das ich extra aus der Krokodilstadt im Niltal mitbringe. Und die Schnalle ist aus reinem Kupfer. Das stammt aus Zypern. Alles vom Feinsten.« »Das trifft sich gut. Als mein Onkel mir meine letzten Schuhe gemacht hat, sagte er, ich verdiene nur das Beste.« »Und wie viel musstest du deinem Onkel dafür geben?« fragte Venamun. »Wie meinen Sie das? Bei uns im Dorf geben die Leute einander, was sie brauchen, ohne etwas dafür zu verlangen.« »Aber wir sind hier nicht in deinem Dorf, und ich bin nicht dein Onkel. Und ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, ob du dir solche Schuhe leisten kannst.« »Oh, jetzt verstehe ich. Sie wollen, dass ich Ihnen im Gegenzug für die Schuhe etwas gebe?« »Ja, so läuft das nun mal auf dem Markt.« »Hm, mal sehen.« Saponibal kramte in ihrer Tasche. »Schöne Tasche, die du da hast«, bemerkte Venamun. »Ich tausche die Schuhe gegen die Tasche.« »Was?« rief Saponibal erschrocken. »Die hat mir meine Großmutter genäht, kurz bevor sie starb. Sie hat sogar Blumen und Vögel draufgestickt. Nein, die gebe ich nicht her, auf keinen Fall. Aber schauen Sie mal, wir haben heute Morgen am Strand schöne Muscheln gesammelt. Die können Sie gerne haben.« Der Schuhmacher runzelte die Stirn. »Ich habe auch noch einen halben Laib Brot übrig.« Die Stirnrunzeln vertieften sich. »Und 5 Feigen aus unserem Obstgarten im Dorf. Die sind super saftig und total süß.« »Glaubst du ernsthaft, die Schuhe sind 5 lumpige Feigen wert? Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch noch mehr bringen. Kein Problem, der ganze Obstgarten hängt voll.« »Und woher soll ich wissen, wie viele Feigen die Schuhe wert sind? 100? 200? 1000? Außerdem mag ich gar keine Feigen. Ich kriege Bauchschmerzen, wenn ich zu viele davon esse.« »Sie müssen sie ja nicht alle selbst essen. Sie können ja welche verschenken oder Ihrem Friseur ein paar geben, wenn Sie einen neuen Haarschnitt brauchen.« »Und wie viele Feigen kostet ein Haarschnitt? Und was, wenn der Friseur auch keine Feigen mag?« »Wie wäre es, wenn Sie die Feigen aufbewahren, bis Sie einen Friseur finden, der sie mag?« »Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen?« schnauzte der Schuhmacher. »Meine Schuhe halten jahrelang, während deine Feigen in ein paar Tagen verfault sind. Vergiss es, ich fertige dir keine Schuhe für Feigen. Verschwinde aus meinem Laden, du verschwendest meine Zeit.« »Moment«, rief Badbal und zog eine glänzende Goldmünze aus ihrer Tasche. »Würden Sie uns die Schuhe dafür verkaufen?« »Na, das sieht doch schon besser aus.« Lächelnd nahm der Schuhmacher Badbal die Münze aus der Hand. »Die Schuhe gehören euch.« Sorgfältig maß er Saponibals Füße aus, machte ein paar Markierungen auf einer nagelneuen Lederhaut und sagte ihr, dass sie die neuen Schuhe am nächsten Tag abholen könnte. Saponibal war überglücklich, aber auch ein bisschen verwirrt. »Was war das für ein glänzendes Ding, das du dem Schuhmacher gegeben hast?« fragte sie Badbal. »Und warum hat er uns die Schuhe plötzlich so schnell verkauft? Um meine Feigen hat er so ein Getue gemacht, und bei deinem goldenen Ding hat er nicht einmal nachgefragt. Was war das?« »Das war Geld. Hier, für dich habe ich auch was.« Badbal reichte Saponibal eine Goldmünze. »Was du da in deiner Hand hältst, ist vielleicht die schlauste Erfindung aller Zeiten.« »Oh, von diesem Gelddingens habe ich schon gehört.« Saponibal drehte die Münze hin und her. »Unsere Eltern haben neulich darüber gesprochen, aber ich hab's noch nie gesehen. Sowas benutzen wir im Dorf nicht. Guck mal, Hannibal, da ist die Göttin Tanit drauf und auf der anderen Seite ein Pferd.« »Unglaublich«, staunte Hannibal. »Und wofür genau ist dieses Geld gut, Barty? Ich meine, hübsch ist es auf jeden Fall. Aber warum war der schlecht gelaunte Schuhmacher so scharf darauf? Wie funktioniert Geld?«